Herr Gradochwil, dass wir die Urversion Ihres Hörspiels, das klare Wort der Schrift, soeben zum ersten Mal ausstrahlen konnten, verdanken wir dem Umstand, dass Sie all die Jahre über ganz privat eine Tonbandspule mit einer 9/5er Heimkopie dieser ersten Inszenierung von Joachim Staritz aufbewahrt haben. Der Rundfunk der DDR hat die Aufnahme, also das Ur- und das Sendeband, gar nicht erst archiviert. Ehe wir ins Detail der Entstehungsgeschichte gehen wollen, möchte ich Sie fragen, wie es Ihnen als Autor beim Wiederhören nach so langer Zeit, nach 18 Jahren, so ergangen ist, welche Erinnerung oder welche Gedanken Ihnen da spontan durch den Kopf gegangen sind. Ja, es ist ein merkwürdiges Erlebnis, nach so langer Zeit sowas wiederzuhören. Ich fand das unheimlich spannend, diese beiden oder diese drei Schauspieler zu hören wieder. Ich habe bemerkt, was da anders ist als in der zweiten Inszenierung, an die ich mich ja auch irgendwie gewöhnt hatte, weil ich die danach eigentlich öfter und oder nur noch gehört habe. Ja, und eigentlich hat mich bewegt und es hat mir auch Spaß gemacht, weil ich denke, das ist wirklich eine eigenständige Inszenierung und für einen Autor ist es ja schön, wenn er einen Text geschrieben hat, der verschiedene Inszenierungen verträgt, nicht wahr? Herr Gradochwil, Sie sind Jahrgang 44. Können Sie ganz kurz den Werdegang skizzieren, ehe Sie dann 1976 in die Hörspielabteilung als Dramaturg eintraten? Ja, ich stamme aus dem evangelischen Pfarrhaus, bin im Kreis Naumburg geboren worden, habe da die ersten Jahre verbracht und bin dann in den Kreis Querfurt nach Lohlersleben gegangen. Das betrachte ich als meine eigentliche Heimat. Das liegt übrigens 11 Kilometer von Altstädt entfernt, wo Thomas Münzer lange wirkte. Ich bin also als Junge, wenn ich baden wollte, nach Altstädt gefahren. Hab dann normal die Schule besucht. Unsere Familie ist nochmal umgezogen, weil mein Vater woanders gearbeitet hat, in Schönebeck bei Magdeburg. Dort habe ich die Oberschule bis zur 12. Klasse besucht und bin dann unmittelbar vor dem Abitur aus politischen Gründen relegiert worden, wie das so schön hier heißt. Und hatte dann eine Phase der Unklarheit, wie es mit mir weitergeht. Es hat eine Fülle von Eingaben gegeben und letztlich ist im Büro Hager entschieden worden, dass ich doch trotz meiner Relegation an der staatlichen Uni studieren kann, aber nur Theologie. Und nachdem ich in der Zwischenzeit an der kirchlichen Hochschule in Hamburg studiert habe, bin ich dann nach Greifswald gegangen, habe dort mein Studium abgeschlossen. Und bin aber, weil ich das wollte, ich bin nicht in die kirchliche Laufbahn gegangen, sondern ich bin unmittelbar nach dem Studium ans Theater gegangen, weil ich wollte aus dem für mein Empfinden zu engen kirchlichen Sektor raus. Ich wollte in die Gesellschaft gewissermaßen hinein. Ich fand, dass ich bisher in einer Art Ghetto gelebt hatte und habe da gewissermaßen die Hauptsache und das Hobby getauscht. Dieser Weg ans Theater, den ich dann gegangen bin, war für mich also kein Abschwören meiner Vergangenheit, sondern ein Versuch, also sozusagen, ich hätte damals gesagt, kann ich ja jetzt auch sagen, also ein Christ sein, was ich nicht in der zu weiten Teilen unchristlichen, nicht mehr christlichen Welt als solches behaupten kann, das taugt nichts. Das war sozusagen das ideelle Programm dahinter. Ich bin dann also ins Theater gegangen, weil ich schon seit meiner Schulzeit immer Theater selber auch gemacht habe. War Meisterschüler von Wolfgang Heinz im Deutschen Theater. Das ist dann auch ungeplant nach einem reichlichen Jahr, nach einem Vierteljahr zu Ende gewesen, weil Wolfgang Heinz inzwischen als Intendant des Deutschen Theaters abgesetzt worden ist und dadurch ist die geplante Verlängerung nicht mehr stattfindet. Waren Sie unmittelbar an der Faustinszenierung von Dresden beteiligt oder hatte das damit was zu tun? Das war der Grund, warum ich diese Meisterschülerstelle gekriegt hatte, weil ich hatte Adolf Dresden in Greifswald kennengelernt und wir waren befreundet, kann man sagen. Und für den Faust, ich habe mich also beworben mit einer Arbeit über die beiden Himmel im ersten und zweiten Teil vom Faust, die ja sehr unterschiedlich sind. Und daraufhin bin ich genommen worden. Und habe dann in der Schlussphase dieser Inszenierung mitgearbeitet, habe diese großen Debatten, wo das Schicksal der Inszenierung auf dem Spiele stand, die habe ich alle mitbestritten, protokolliert und habe auch mit in der Vorbereitung zu dem dann gescheiterten Plan Phase 2 zu machen gesessen, in dem Vorbereitungsteam. Also, das ging am Deutschen Theater nicht weiter. Ich bin ans Kabelwerk Oberspree gegangen, war dort Fertigmacherhelfer, Hilfsarbeiter also, ein paar Monate. Bin dann nach Magdeburg gegangen als Regisseur. Habe dort meine erste Inszenierung gemacht, daraus ist ein fester Vertrag geworden. Dann habe ich dort Schwierigkeiten gekriegt, weil ich noch nicht genug konnte. Habe dann als Assistent weiter in Magdeburg gearbeitet. Und als das zu Ende war, habe ich mir ein neues Engagement als Regisseur gesucht in Zittau. Das war das Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau. Habe dort gute vier Jahre als Regisseur gearbeitet. Habe dann dort wieder als Regisseur Schwierigkeiten gekriegt. Das hing zusammen mit einer Ehescheidung, war ein sehr komplexer Vorgang. Habe den Vertrag beendet, habe dort im damaligen Ruhrwerke Zittau wieder als Hilfsarbeiter gearbeitet und bin dann, weil ich einsehen musste, dass ich in meinem Traumberuf als Schauspielregisseur offenbar nicht zu den Ergebnissen komme, die ich will, bin dann ans Prenzlauer Theater als Dramaturg gegangen, war dort Dramaturg und Chefdramaturg, habe dann wegen Meinungsverschiedenheiten über den Kurs des Theaters einen Aufhebungsvertrag gemacht, habe in Berlin Bücher verkauft, war also Hilfsverkäufer und kriegte dann relativ zufällig diese Möglichkeit, zunächst als Schwangerenvertreter in die Hörspielabteilung einzusteigen. Weil der damalige Leiter, der kannte mich aus Greifswald, der pädagogisch war nämlich Germanistikassistent und als solcher für die Studentenbühne verantwortlich, in der ich zunächst als Spieler und dann als Leiter gearbeitet habe. Und so rutschte ich in die Hörspielabteilung rein, bin dann Hörspieldramaturg gewesen und habe dort angefangen zu schreiben. Als Theologe sind Sie ja mit der Entwicklungsgeschichte von Luther und mit diesen Gegenständen ja ohnehin die ganze Zeit in Kontakt gewesen. War dann, als Sie 1976 zum Rundfunk kamen, bei Ihnen schon so ein Entwurf im Kopf, ein Luther- oder Münzer-Hörspiel zu machen oder aus Ihrer speziellen Kenntnis überhaupt ein Hörspiel entstehen zu lassen? Na, ich bin sozusagen zwangsläufig auf den Stoff gekommen, weil, dass ich nach meinem Studium nicht in die Kirche gegangen bin, das war mein Programm. Ich fand die Kirche zu reaktionär, sagen wir mal. Ich fand, dass sie sich zu wenig auf diese Gesellschaft einließ. Und ich wollte raus aus diesem für mich zu engen Kreis. Ich wollte sozusagen in diese sich sozialistisch nennende Gesellschaft hinein und habe dann ja sofort ziemliche Schwierigkeiten gekriegt. Die für mich härteste war, dass ich meinen Traumberuf Schauspielregisseur, dass ich in dem eingebrochen bin. Und das war dann spätestens der Punkt, also das Ende von Zittau, da war das auch klar für mich, wo ich irgendeinen Gegenstand brauchte, an dem ich mich mit mir zunächst verständigen konnte, was denn da eigentlich stattgefunden hatte. Und da bin ich relativ schnell auf Thomas Münzer gestoßen. Das hängt nur auch damit zusammen, dass ich aus der gleichen Gegend stamme wie Thomas Münzer. Also ich stamme aus dem Südharz im weiteren Sinne und der stammt aus dem, ja, Stolberg liegt ja am Rande des südlichen Rand des Harzes. Ja, und dann habe ich einfach für mich erstmal angefangen, mich mit dieser Figur zu beschäftigen. Ich habe da sowohl eine Distanz zu meiner lutherisch geprägten Herkunft gekriegt durch Thomas Münzer, als auch einen für mich viel besseren Zugang man nennt ja Münzer einen Urkommunist, nicht zu Urkommunismus oder zu einer kommunistischen Position, die mir leichter zugänglich war als manches, was mir in meiner Umwelt begegnete und so weiter. Und, es war aber relativ schnell eigentlich mein Gedanke, dass ich da irgendwann mal ein Stück schreiben würde darüber. Ja, das schon. Ich habe zunächst an ein Theaterstück gedacht. Und dass das dann ein Hörspiel wurde, das hing damit zusammen, dass ich dann Hörspieldramaturg war, dass ich angefangen habe, da auch selber was zu schreiben. Und ich dann irgendwann mal mit meinem Dramaturgen geredet habe, was denn nun? Und da habe ich gesagt, ich habe so ein uraltes Projekt, hältst du das überhaupt für chancenreich, das zu machen? Und ich dachte, warum nicht, mach doch mal. Und so kam das. Sie haben das dann vorgelegt, das Stück. War das dann um die Zeit 1978 oder 77 oder in welchen Stufen ist das dann vonstatten gegangen? Also ich glaube, es war 1980. Ach, es war also ganz unmittelbar vor der Produktion. Also es hat in dem Sinne gar keinen so langen entwicklungsdramaturgischen Gang gehabt. Hat es nicht, weil ich habe unter anderem eben auch so alles, was es an Dramatisierung oder dramatischen Entwürfen zu der Zeit gab, gelesen. Und mir war relativ klar, also angefangen vom Götz von Berliching über den Florian Geier von Hauptmann bis hin natürlich zu dem Thomas Münzer-Stück von Friedrich Wolf und Bertha Lask und wie sie alle heißen. Und überall war zu sehen, dass das Problem dieser Stücke ist, dass die sich in die Breite verlieren. Weil das ist eine der widersprüchlichsten, einer der reichsten und konfliktreichsten Zeiten, die es überhaupt in der deutschen Geschichte gab. Und es wurden alles Geschichtspanoramen sozusagen. Gesprochene Typkes, wenn ich das mal verkürzt sagen darf. Und ich wusste, das will ich nicht machen. Sondern wenn, will ich mir eine ganz kleine Geschichte suchen und will versuchen, die aber wirklich zu erzählen. Und deswegen war mein Ansatz relativ klar. Ich hatte ja lange genug mich dann mit der Sache beschäftigt. Und ich habe dann relativ schnell diese drei Episoden vorgeschlagen, garniert gewissermaßen mit wenigen Dokumenten und Liedern. Also so mein Grundgedanke war, ich will ein Stück für drei Schauspieler und einen Chor machen. Und das ist dann natürlich, ist das noch dramaturgisch sozusagen bearbeitet worden. Ich war zu lang und was da alles ist. Aber ich denke so, das Prinzip, also der Kern des Stückes stand relativ schnell. Der Dramaturg damals war Peter Guslicki, der ja in einer sehr engen Zusammenarbeit mit dem Regisseur Joachim Staritz eine ganze Reihe seiner Stücke verwirklicht hat. Das war also auch naheliegend, dass dann Joachim Staritz mit diesem Stück Joachim Staritz ins Studio gehen würde. Sind Sie da in der Konzipierung dann der Inszenierung mit beteiligt gewesen? Also Joachim Staritz war mein Wunschregisseur, weil die Haltung, mit der da sich Stoffen genähert hat, die war mir sehr, sehr nah. Und das war ja für mich nicht wirklich ein historisches Stück, sondern das war für mich eine Möglichkeit, an einem historischen Stoff, was mich aktuell beschäftigte, zu verhandeln. Also Staritz war mir sehr recht. Er kam dann auf Volker Bräutigam, das war mir auch sehr recht. Alexander Lang war meine Wunschbesetzung für den Münzer. Der hatte ja damals gerade, also war mit dem Philoktet am Deutschen Theater, hatte er ungeheuer Wirkung erreicht und die Insel, also mit Krasshoff zusammen. Die großen Inszenierungen hat er ja aber Lang zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht gemacht. Er war vor allen Dingen eigentlich bis dahin als Schauspieler vorgegangen. Es war gerade so der Übergang, ja, von Lang zur selbstständigen Regie, nachdem er ja lange mit Effert und Stillmark gearbeitet hatte. Und gegen Schickler hatte ich auch nichts einzuwenden, darauf wäre ich nicht gekommen, darauf ist Joachim Staritz gekommen. Also das ist überhaupt nicht gegen mich gelaufen, das Ding. Und auch, dass die Inszenierung dann in Leipzig realisiert wurde, hatte keinen näheren Grund, eher vielleicht, was den Volker Bräutigam und den Chor anbetraf? Ja, das war neben vielleicht irgendwelchen Sachdingen, an die ich mich nicht mehr erinnere, war das der Hauptpunkt. Nach der Produktion wurden ja diese Stücke in der Abteilung diskutiert und wurde schon unmittelbar nach der Produktion oder nach Abhören dieser fertigen Produktion, wurde die Kontroverse oder wurde schon sichtbar, dass man diese Inszenierung vielleicht verwerfen würde? Es gab eine ganz normale Abnahme und soweit ich mich erinnere und erst danach gab es dann also eine Zusammenkunft beim Hauptabteilungsleiter, wo plötzlich sehr massive Einwände gegen die Inszenierung, nicht gegen den Text, sondern gegen die Inszenierung kamen. Die betrafen allerdings dann auch den Text. Sowohl die Abteilung als auch der Hauptabteilungsleiter Peter Gugusch waren für das Projekt, weil sie wussten, es stand in der DDR eine Luther-Ehrung bevor. Und sie hörten sich nun Schäkels Luther an und hatten den Eindruck, damit wird Luther nicht geehrt und der Eindruck ist ja nicht unzutreffend. Das war der Hauptansatzpunkt. Joachim Staritz ist vorgeschlagen worden, das Stück noch einmal zu inszenieren. Da hat er gesagt, das macht er nicht. Und das ist ja korrekt, weil er stand hinter der Inszenierung. Und dann ist entschieden worden, dass es eine zweite Inszenierung mit einem anderen Regisseur und mit einer anderen Besetzung geben wird. Und was betraf konkret die textlichen Veränderungswünsche, die es dann mit dem oder die es überhaupt dann mit der zweiten Inszenierung gegeben hat? Naja, das ist eine Sache, die hat mir damals sehr wehgetan, weil sozusagen mein Konzept, das ja auch am Schluss nochmal erscheint, dass ich das ein Stück für drei Schauspieler schreiben wollte, das wurde natürlich dadurch beschädigt. Der Grund ist mir auch damals verständlich gewesen, dass der Luther sozusagen in dieser fiktiven Szene bis zu dem Punkt getrieben wird, dass er an sich selber verzweifelt. Das ging zu weit. Und der Vorschlag, der mir dann von Peter Goslicki unterbreitet wurde, war ja, die Auseinandersetzung sozusagen offen enden zu lassen. Also eben nicht dieses Ende von Luther und auch nicht wieder die Rückkehr aus dem Traum oder der Vision, die der Münzer hat, in die harte Realität. Das war die Änderung. Ja, und das war mein erstes großes Stück. Da war ich nicht besonders heroisch und habe gesagt, besser beschädigt als gar nicht. Es ist ja dann auch im November des Jahres 1980, also ja doch sehr zügig, könnte man sagen, also dann um den Reformationstag, also danach dann urgesendet worden. Könnte es sein, dass die Zuspitzung, die in der starrischen Inszenierung, was einfach die beiden Haltungen dieser beiden geschichtlichen Figuren zur Gesellschaft anbetraf und deren Grad von Angepasstsein und von Aufbegehren, dass das in der Analogie zur damaligen Situation, wie sie auch gerade kirchenpolitisch in der DDR in diesen End 70er, Anfang der 80er Jahre herrschte, dass die Analogie zu dieser Situation einfach zu viele Bezüglichkeiten bot in dieser kräftigen Entgegensetzen dieser beiden Haltungen, dass auch da irgendwie zu viel Sprengkraft in der Inszenierung war? Naja, was die Inszenierung ja offensichtlich auszeichnet, das kann man ja heute ganz ruhig sagen, ist doch eine deutliche kritische Sicht auf Luther. Die geht mit dem Text. Und ich finde, die ist auch irgendwo sogar, glaube ich, intendiert von mir, weil ich habe mich biografisch sozusagen stärker von dem abgestoßen, wo ich herkam. Aber es ging ja auch noch um was anderes und das hat der Jochen Staats, finde ich, inszeniert. Der hat die Haltung von zwei Revolutionären inszeniert. Ne? Von einem Revolutionär, der am Ende Luther nämlich daran interessiert ist, dass das, was er macht, real existiert. Und dem konsequenten Revolutionär. Und das war genau das, was mich interessiert hat. Meine Geschichte unterscheidet sich ja daran von allen anderen, dass die Gegenseite, gegen die beide sozusagen losgegangen sind, Luther und Münzer gar nicht vorkommt. Und das war auch die DDR-Optik natürlich. Für uns kam ja der Westen sozusagen nicht wirklich als erlebbare Alternative vor. Also die Gegenseite erscheint einmal in diesem Ratsprotokoll. Und das Stück geht zwischen unterschiedlichen Wegen, eine Revolution zu machen. Und die Inszenierung von Staats und auch das, was der Günter Czechel spielt, das kritisiert halt sehr einen sich an die Realität anpassenden Revolutionär. Das war, denke ich, der eine Punkt, der da aufhielt. Und der andere war, dass die DDR ja eben dabei war, indem sie gewissermaßen den kirchenpolitischen Heros wechselte. Die ist ja von Münzer zu Luther übergeschwenkt. Das entsprach ja nur auch dem, was die DDR unter Honecker machte. Das kann man ja wirklich nicht anders sagen. Naja, wie gesagt, die Leitung der Abteilung, wie der Hauptabteilung, die wollten das für die Luther-Ehrung. Und die sagten, mit diesem tschechischen Luther können wir keinen Luther ehren. Das muss anders besetzt werden. Der Luther muss mehr verteidigt werden. Der muss also eine reelle Chance neben dem Münzer haben. Und das hat ja dann dazu geführt, in der zweiten Inszenierung, dass Kurt Böwe da besetzt worden ist und dass der Münzer gewissermaßen durch die Besetzung mit Dieter Mann versachlicht worden ist. Und ich denke, das war eine für diesen Zeitpunkt, glaube ich, eine kluge Haltung. Weil tatsächlich, wenn Peter Gugisch so töricht gewesen wäre, mit dieser Inszenierung reinzugehen, er hätte sich damit Ärger eingehandelt und mir natürlich auch einen. Die Inszenierung, die Wolfgang Schondorf dann gemacht hat, die hat genau das bedient am Beginn dieser groß auf Jahre angelegten Luther-Ehrung, was da, glaube ich, zu leisten war. Es sind die beiden, der alte DDR-Heros Münzer und der nunmehrige Luther, sind relativ gleichwertig einander gegenübergestellt worden. Und ist keiner, auch ganz bestimmte Schondorfs Inszenierung nicht, ist keiner verraten worden, um Gottes Willen. Deswegen, ich konnte auch zu dieser Inszenierung Ja sagen. Ja. Der Preis war mein Schluss, weil der machte das schwer. Die Schondorfsche Inszenierung mit dieser herausragenden Besetzung hat ja auch dafür gesorgt, dass das Stück auch international erfolgreich wurde. Es ist damals dann zum Prix Italia eingereicht worden. Dort haben sie eine ganze Reihe von anderen Stationen kennengelernt. Es ist dann auch von anderen Stationen übernommen worden. Ja, es ist in der damaligen Bundesrepublik gesendet worden, die Schondorf-Produktion. Es ist in einigen Ländern, also mir fällt jetzt ein, in Norwegen, Finnland, dort hat es Werner Gruno inszeniert, in Italien und Rumänien, mindestens die fallen mir ein, es ist gelaufen. Und welche Inszenierung, wir sind so im Nachhinein eigentlich, die, von der Sie selber gerne wünschten, dass sie fortexistiert oder sagen wir fortexistieren können, ja, jetzt beide, nachdem die Urversion hier wieder sendbar geworden ist. Aber welche würden Sie gerne gespielt wissen? Die Frage kann ich Ihnen nicht so oder so beantworten. Wissen Sie, ich bin Autor und ich bin froh, dass es beide gibt. Ich bin froh, dass die erste jetzt endlich gesendet wird. Und ich denke, die sind beide legitim. Und für mich als einen dramatikproduzierenden Menschen ist es schön, dass es zwei gibt. Vielen Dank.